Ja, vielen Dank für die freundliche Vorrede, für die Einladung natürlich. Freut mich, dass so viele gekommen sind. Ich habe mir das mit dem Kollegen Thomas von der Ostensacken so ein bisschen aufgeteilt, wer was zu diesem arabischen Frühling erzählt. Und Thomas hat mehr so die, wird mehr was zu den Bewegungen im Nahen Osten sagen. Bei mir geht es jetzt zum einen eher darum, wie ist in Deutschland darauf reagiert worden, wobei ich das tendenziell eher kurz halten werde und dann zu einem Bereich kommen werde, der eher weniger medialen Widerhall gefunden hat in Deutschland, nämlich was ist eigentlich mit den Palästinensern und dem arabischen Frühling? Gab es das da? Beziehungsweise wie sah das aus? Was ist von diesem palästinensischen Auftritt vor der UN zu halten? Und zum Schluss, ist ja schon angedeutet worden, soll es um die ungebrochene Popularität der sogenannten Israel-Kritik gehen? Wobei ich da jetzt schon sage, diesen Begriff in Anführungszeichen zu verstehen bitte, denn es hat mit Kritik nicht so viel zu tun, aber das wird hoffentlich noch deutlicher werden. Eines lässt sich mit Blick auf den sogenannten arabischen Frühling jedenfalls wohl feststellen. Die Situation der Palästinenser, das Thema palästinensischer Staat und die Existenz des Staates Israel standen bzw. stehen durchaus nicht im Mittelpunkt der Aufstände in Tunesien, Ägypten, Syrien, Libyen oder dem Jemen. Die Bevölkerung in diesen Ländern haben sich nicht zuvorderst erhoben, um dem jüdischen Staat den Garaus zu machen oder den Nahostkonflikt anderweitig zu lösen, in Anführungszeichen, sondern sie hatten in erster Linie die Nase voll von ihren Autokraten, Diktatoren und Despoten. Mit dieser Feststellung soll selbstverständlich nicht in Abrede gestellt werden, dass der arabische Frühling ziemlich finstere Konsequenzen für Israel haben kann. Auch dazu wird Thomas von der Ostensacken dann deutlich mehr sagen. Auch will ich hier nicht verschweigen, dass vor allem ägyptische und libysche Demonstranten gerne mal Plakate zeigten, auf denen Hosni Mubarak im Falle Ägyptens und Muammar al-Gaddafi im Falle Libyens in antisemitischer Absicht mit Davidsternen versehen waren, wohl um sie als Zionistenknechte darzustellen. Und dass es in Kairo mehrere gewalttätige Manifestationen vor der israelischen Botschaft gab, die in einem Fall sogar in einen Sturm auf das Gebäude und eine Straßenschlacht mündeten. Vielleicht habt ihr die Bilder gesehen, das ging die ganze Nacht lang. Demonstranten sind ins Gebäude dann eingedrungen, haben da Dokumente entwendet, aus dem Fenster geworfen, teilweise angezündet, die israelische Fahne eingeholt und auch verbrannt und so weiter. Dennoch, und darum ging es mir bei diesen Vorbemerkungen, war nicht die sogenannte Palästina-Frage oder das vermeintliche Leiden der palästinensischen Brüder und Schwestern der eigentliche Auslöser für die Erhebung, sondern eben der Protest gegen die jeweiligen Autokraten, Diktatoren, Despoten. Im Grunde genommen hätte das hierzulande mindestens für ein großes Erstaunen sorgen müssen, denn hieß es nicht immer, der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sei der entscheidende im Nahen Osten, also der, von dem alles abhänge, nicht zuletzt der Frieden. Und nun standen plötzlich ganz andere Fragen im Mittelpunkt. Kein Problem für die deutschen Nahostberichterstatter und Nahostexperten. Sie machten einfach so weiter wie bisher und taten so, als hätten sie es schon immer gewusst und gesagt. Die gesamte Riege der Bescheidwisser behauptete nun, dass die Araber schon immer nach Freiheit und Demokratie gelechzt hätten, ihnen dabei aber leider finstere Diktaturen im Weg gestanden hätten. Dass sie vorher ein ums andere Mal die arabische Straße beschworen hatten, die zum Entfachen von Flächenbränden neige, wie das dann immer so schön heißt, und der man nicht einfach mit Demokratie kommen dürfe, weil das nun mal nicht die von ihnen bevorzugte Herrschaftsform und außerdem eurozentristisch sei, das verschwiegen sie jetzt einfach. Was interessierte sie schließlich ihr Geschwätz von gestern? Auch die Despoten wurden plötzlich Despoten genannt. Hatte beispielsweise die Süddeutsche Zeitung den ägyptischen Präsidenten Mubarak im Oktober 2000 noch als, zitiere mal ein paar Begriffe, als Vertrauensmann, als wichtigen Gesprächspartner für Israelis und Palästinenser, als verlässlichen Ansprechpartner, als Vermittler, als diplomatischen Katalysator und als Garanten für weitere Friedensgespräche bezeichnet, das alles übrigens in einem einzigen Artikel, so zierten dort nun Adjektive wie brutal, korrupt oder diktatorisch seinen Namen. Auf der Ebene der Politik war ein vergleichbarer Prozess zu beobachten, auch dort mutierte der jahrzehntelang geschätzte Mubarak bald zur Persona non grata. Man könnte diese Wandlung mit einem lakonischen besser spät als nie kommentieren, doch dafür kam der Sinneswandel ein bisschen arg plötzlich und so etwas wie Selbstkritik vermied man sowohl in den Medien als auch in der Politik nahezu gänzlich. Ebenfalls kaum etwas zu hören oder zu lesen gab es zur Frage, warum den arabischen Massen der Nahostkonflikt auf einmal doch nicht mehr ganz so wichtig zu sein schien. In diesem Fall hätte man allerdings auch das eigene Mantra, nachdem Israel schuld an so ziemlich allem Übel in der Region ist, in Frage stellen müssen. Umso praktischer war es deshalb, dass die israelische Regierung insbesondere die Geschehnisse in Ägypten mit einiger Skepsis betrachtete, denn so konnte man ihr wenigstens weiterhin den Vorwurf machen, stur und kurzsichtig zu sein. Derweil schien sich kaum jemand die Frage zu stellen, wie eigentlich die Palästinenser den arabischen Frühling sehen und ob auch sie versuchen werden, ihre Machthaber zu Fall zu bringen. Dabei hatte der arabische Frühling, dem Aufstand in Tunesien, gerade seinen Anfang genommen. Da meldete sich auch aus dem Gazastreifen eine scheinbar dissidente Gruppe junger Frauen und Männer mit einer Stellungnahme zu Wort. Fuck Hamas, fuck Israel, fuck Fatah, fuck UN, fuck UNRWA, fuck USA, hob das in englischer Sprache verfasste, auf einem eigenen Blog und via Facebook veröffentlichte Manifest einer Vereinigung namens Gaza Youth Breaks Out an, um fortzufahren. Ich zitiere, ich habe es dann übersetzt. Wir, die Jugend von Gaza, haben die Nase voll. Von Israel, der Hamas, der Fatah, der Besatzung, den Menschenrechtsverletzungen und der Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft. Wir würden am liebsten schreien und die Mauer aus Schweigen, Ungerechtigkeit und Indifferenz durchbrechen, so wie ein israelisches F-16-Kampfflugzeug die Schallmauer durchbricht. Schreien mit all der Kraft unserer Seelen, um den ganzen Frust abzubauen, der uns auffrisst, weil wir in einer beschissenen Situation leben. Zitat Ende. Die Jugend von Gaza fühle sich, so wörtlich, wie Läuse zwischen zwei Fingernägeln, lebe in einem Albtraum, innerhalb eines Albtraums, habe keinen Raum für Hoffnung und keinen Platz für Freiheit. Und in diesem Duktus ging es auch weiter. Nochmal ein längeres Zitat, weil es sich lohnt. Wir haben es satt, in diesem politischen Kampf gefangen zu sein. Wir haben die tiefschwarzen Nächte mit über unseren Häusern kreisenden Flugzeugen satt. Wir haben es satt, dass unschuldige Landwirte in der Pufferzone erschossen werden, wenn sie sich um ihre Felder kümmern. Wir haben die bärtigen Männer satt, die mit ihren Gewehren herumlaufen und ihre Macht dazu missbrauchen, junge Menschen, die für etwas demonstrieren, woran sie glauben, zusammenzuschlagen oder einzukerkern. Wir haben die Schandmauer satt, die uns vom Rest unseres Landes abtrennt und uns auf einem Stückchen Land gefangen hält, das so groß ist wie eine Briefmarke. Wir haben es satt, als Terroristen dargestellt zu werden, als Fanatiker mit Sprengsätzen in den Taschen und den Bösen in den Augen. Wir haben die Gleichgültigkeit satt, die uns die internationale Gemeinschaft und sogenannte Experten entgegenbringen, die ihre Besorgnis formulieren und Resolutionen entwerfen, aber zu feige sind, irgendetwas durchzusetzen, worauf sie sich geeinigt haben. Wir haben es satt, ein beschissenes Leben zu leben, von Israel im Gefängnis gehalten, von der Hamas verprügelt und vom Rest der Welt ignoriert zu werden. Zitat Ende. Kurzum, harsche Töne also nicht nur zu Israel, sondern auch gegenüber der Hamas, und das ist im Gazastreifen bekanntlich eine absolute Seltenheit. Schon deshalb verdienen die Äußerungen und Aktivitäten von Gaza Youth Breaks Out einen etwas genaueren Blick, zumal die anonym agierende Gruppe auch noch deutlich machte, dass es die Gotteskriegerpartei, also die Hamas war, die sie letztlich zu ihrem wütenden Statement veranlasst hatte. Zitat: Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war ein Ereignis, das sich am 30. November 2010 zutrug und unsere Herzen mit Frust und Hoffnungslosigkeit füllte. Hamas-Funktionäre kamen zu einem Treffen des Sharek-Jugendforums, einer führenden Jugendorganisation. Sie hatten ihre Waffen, ihre Lügen und ihre Aggressivität im Gepäck, warfen alle hinaus, sperrten einige ein und sprachen ein Verbot gegen Sharek aus. Einige Tage später wurden Demonstranten vor dem Sitz von Sharek zusammengeschlagen und ins Gefängnis gesteckt. Zitat Ende. Dabei haben wir noch nur drei Wünsche, nämlich wir wollen frei sein, wir wollen ein normales Leben führen können und wir wollen Frieden. Ist das zu viel verlangt? Dieses Manifest erfuhr viel Aufmerksamkeit und verbreitete sich rasch. Zahlreiche Zeitungen druckten es ab, etliche Weblogs übernahmen es oder verlinkten zumindest darauf und binnen weniger Wochen klickten über 15.000 Menschen den Like-Knopf auf Facebook. Innerhalb der internationalen Palästina-Solidarität jedoch stießen die Äußerungen der Gruppe keineswegs auf ungeteilte Zustimmung. Das bekannte antizionistische amerikanische Weblog Mondo Weiß etwa schrieb, an die Verfasser des Manifests gerichtet, ich zitiere wörtlich: Wer seid ihr, dass ihr anderen vorschreibt, was sie jetzt wollen oder brauchen? Als erstes müssen die Menschen sich gegen den Zionismus zusammenschließen. Auf der Facebook-Seite von Gaza Youth Breaks Out kritisierten etliche Kommentatoren, dass die Hamas in der Stellungnahme als genauso schlimm wie Israel dargestellt werde, was der palästinensischen Sache schade. Zudem wurde bemängelt, dass ein Aufruf zum Boykott Israels und zu Sanktionen gegen den jüdischen Staat fehle. Diesen Vorwurf, nicht anti-israelisch genug zu sein, wollte Gaza Youth Breaks Out dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Die Internetaktivisten ließen bald ein Manifest 2.0 folgen, in dem die israelischen Militärschläge im Zuge der Operation Castlet Ende 2008, Anfang 2009 als Massaker und Schlechterei bezeichnet wurden. Man habe, so hieß es zudem, bei den letzten Wahlen selbstverständlich für die Hamas gestimmt, halte ich auch weiterhin die Treue und poche lediglich auf das Recht, Kritik an ihrer Führung zu äußern. Ohnehin sei man offenbar teilweise falsch verstanden worden, weshalb man klarstellen wolle, ich zitiere, was ist unser Leitmotiv? Die Freiheit. Und deshalb wissen wir, dass sich die Palästinenser und ihre Führer gegen den zionistischen Besatzer vereinigen müssen. Genau aus diesem Grund haben wir dazu aufgerufen zu handeln. Jetzt. Nicht in 6 Monaten, nicht in einem Jahr, nicht erst, wenn uns ein weiteres Massaker trifft. Jetzt. Wir rufen die Palästinenser dazu auf, sich in einer effektiven Bewegung zu vereinigen und zu organisieren, sowie gewaltlos zu protestieren. Wir rufen zum Boykott, zu Desinvestitionen und zu Sanktionen gegen Israel auf. Das stand da dann in Anführungszeichen. Zitat Ende. Dass die Statements von Gaza Youth Breaks Out letztlich ein Ausdruck einer zutiefst konformistischen Rebellion sind, zeigen auch die weiteren Aktivitäten der Gruppe. Im März 2011 beispielsweise forderte sie im Namen des Blutes der Märtyrer und unter der Parole ein Volk gegen den Zionismus, ein Ende der Spaltung zwischen der Hamas und der Fatah, die sie als Grund für die Not im Gazastreifen und die andauernde israelische Besatzung ausgemacht hatte, weiterhin die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit und ein Ende aller Formen von Sicherheitskooperation mit dem zionistischen Feind. Es sei so wörtlich notwendig, dass wir uns einigen für alle Palästinenser hier und dort und überall, die noch immer von der Rückkehr der 6 Millionen palästinensischen Flüchtlinge in ihre von der Besatzung gestohlenen Häuser träumen, einer Besatzung, die nur die Sprache der Gewalt versteht. Zitat Ende. Ihr Anliegen hat die Gruppe auch in Demonstrationen vertreten, was die Hamas, die im Gazastreifen keinerlei Konkurrenz duldet, teile diese, deren Ziele im Grundsatz auch noch so sehr, was die Hamas also gleichwohl nicht davon abhielt, die Versammlungen gewaltsam aufzulösen. Als die Hamas und die Fatah dann im Mai 2011 ihr Zerwürfnis offiziell zumindest beilegten und unter ägyptischer Vermittlung einen Pakt beschlossen, begrüßte die Gaza-Jugend diese Einigung öffentlich. Ein Mitglied von Gaza Youth Breaks Out berichtete der englischen Tageszeitung The Guardian von einer spontanen Demonstration, an der sich rund 100 Menschen beteiligt hätten. Wir haben palästinensische Fahnen geschwungen und gesungen, Palästina ist alles, was zählt. Trotzdem sei man von der Polizei mit Schlagstöcken auseinandergetrieben worden. Dabei hatte man sich doch so sehr für eine Reformierung der Gotteskriegertruppe eingesetzt, damit diese, wie es schon im Februar hieß, so wörtlich, wieder für die Befreiung Palästinas kämpft, wie es ursprünglich beabsichtigt war. Und dennoch konnte die Gruppe letztlich zufrieden sein. Schließlich war mit der Einigung der beiden größten Palästinenserparteien eine ihrer größten Wünsche vorläufig in Erfüllung gegangen. Anders als die Aktivisten in anderen Ländern des Nahen Ostens hatten jene im Gazastreifen also kein grundsätzliches Problem mit ihren Despoten. Vielmehr warfen sie ihnen bloß vor, ihre Energien unnötigerweise auf die Auseinandersetzung mit der Konkurrenz und auf die Maßregelung von Jugendlichen zu verschwenden, statt sie auf den Kampf gegen den zionistischen Feind zu konzentrieren. Die ganze verbal-radikale Fuck you-Rhetorik zielte letztlich allenfalls auf den Austausch des Führungspersonals von Hamas und Fatah sowie der Autonomiebehörde, keineswegs jedoch auf so etwas wie einen Regimesturz. Dass es nach dem Fall des ägyptischen Präsidenten Mubarak zu Solidaritätskundgebungen im Gazastreifen gekommen war, ist dabei durchaus kein Widerspruch. Denn abgesehen davon, dass nur wenige Demonstranten an diesen Manifestationen teilnahmen, die von der Polizei dann trotzdem stets mit Gewalt und Verhaftungen beendet wurden, abgesehen davon also rief die Hamas schließlich selbst zu ihnen auf, zum einen, um zu verhindern, dass die Solidarisierung mit der ägyptischen Opposition eine für die Hamas gefährliche Dynamik bekommt, und zum anderen, weil die Terrororganisation im Mubarak-Sturz durchaus eine Chance für islamistische Kräfte wie die Muslimbruderschaft sah. Westjordanland ereignete sich übrigens Ähnliches. Auch dort ging die Polizei zunächst gegen Solidaritätsdemonstrationen für den Umsturz in Ägypten vor, bevor die Fatah schließlich selbst zu ihnen mobilisierte und sich an deren Spitze setzte. Ansonsten diente der arabische Frühling nicht wenigen Palästinensern vor allem als, sagen wir, Modell für die Konfrontation mit Israel. Während andernorts, wie gesagt, die Machtzentralen der jeweiligen Autokraten, Despoten und Diktatoren attackiert wurden, zogen es etliche Palästinenser vor, sich auf die Seite von Hamas und Fatah zu stellen. Zehntausende von ihnen marschierten am 15. Mai sogar auf die Grenzen zum jüdischen Staat zu und überschritten sie teilweise. Das Datum war dabei übrigens nicht zufällig gewählt, denn die Demonstrationen fanden am alljährlichen Tag der Nakba statt, wobei mit Nakba, dem arabischen Wort für Katastrophe, die israelische Staatsgründung von 1948 und die damit angeblich untrennbar verbundene, vermeintlich gezielte Vertreibung der autochthonen arabischen Bevölkerung gemeint ist. In der Regel kommt es am Jahrestag dieses Ereignisses nur zu anti-israelischen Protestkundgebungen, vor allem in den palästinensischen Gebieten und Israels Nachbarstaaten. Diesmal jedoch gingen die Demonstranten buchstäblich weiter, indem sie den Versuch unternahmen, die Grenze zum jüdischen Staat zu überrennen und auf diese Weise ihr vermeintliches Recht auf Rückkehr schon einmal symbolisch durchzusetzen. Auf den Golanhöhen beispielsweise durchbrachen mehrere tausend Palästinenser den Grenzzaun zwischen Syrien und Israel. Einigen von ihnen gelang es anschließend sogar, in das nahegelegene israelische Dorf Majd al-Shams vorzudringen. Die israelische Armee versuchte, die Menschenmenge aufzuhalten und das Loch im Zaun zu schließen. Als sich die Demonstranten, die aus sogenannten Flüchtlingslagern in Syrien stammten, nicht stoppen ließen, gaben die Soldaten einem Armeesprecher zufolge erst Warnschüsse ab und zielten anschließend auf die Beine. Nur im Fall akuter Lebensgefahr sei es ihnen erlaubt gewesen, scharf zu schießen. Etwa 10 Palästinenser sollen schließlich getötet und mehrere Dutzend verletzt worden sein. Die Demonstranten wurden später gefasst und nach Syrien zurückgeschickt. Im südlibanesischen Ort Marun al-Ras kamen derweil rund 50.000 Palästinenser zusammen, die eigens in Bussen angereist waren, um gegen Israel zu demonstrieren. Mehrere Dutzend von ihnen gingen daran, die Grenze zu übertreten und warfen Steine auf israelische Soldaten. Im Unterschied zu den Golanhöhen, wo von der syrischen Armee weit und breit nichts zu sehen war, schritt das libanesische Militär in Marun al-Ras ein und versuchte, die Demonstranten zur Umkehr zu zwingen. Schließlich schossen sowohl libanesische als auch israelische Soldaten auf Protestierende. 10 Palästinenser starben, auch hier etwa 70 wurden verletzt. Und auch im Gazastreifen versuchten palästinensische Demonstranten, auf israelisches Staatsgebiet zu gelangen. Ab Kontrollpunkt Eretz kam es daraufhin zu einer Konfrontation mit israelischen Soldaten. Ein Mensch wurde getötet, etwa 70 wurden verletzt. Darüber hinaus gab es Krawalle an einigen Kontrollpunkten im Westjordanland und in Ostjerusalem. An einem Checkpoint bei Ramallah griffen mehrere Palästinenser israelische Soldaten mit Steinen an. Diese setzten infolgedessen Tränengas gegen die Menge ein. Für Israel waren diese kollektiven Grenzerstürmungen ein wahrer Albtraum. Auf Angriffe durch terroristische Organisationen ist man im jüdischen Staat durchaus vorbereitet, wenn man es gewöhnt ist. Doch der massenhafte Vorstoß palästinensischer Flüchtlinge stellte eine neue, gänzlich andere Herausforderung dar. Dabei steht es außer Frage, dass diese Aktivitäten vom syrischen Regime, von der Hisbollah und von der Hamas mindestens gebilligt, wenn nicht sogar initiiert wurden, mit dem Ziel, die israelische Armee zu einer Reaktion zu zwingen, die anschließend propagandistisch ausgeschlachtet werden kann. Hätte das Militär die als friedliche Demonstranten getarnten Rollkommandos gewähren lassen, wäre der Sturm als erfolgreicher Etappensieg gegen Israel gewertet worden. Dass es nun Tote und Verletzte gab, führte wiederum zu dem unvermeidlichen Vorwurf, die Israelis hätten ein Massaker an unschuldigen Zivilisten begangen. Zwar wussten der israelische Geheimdienst und die Armee von den bevorzugt über Facebook und Twitter verbreiteten Aufrufen, die Grenzen zum jüdischen Staat zu überrennen, dennoch verzichtete man auf eine Verstärkung der Grenztruppen. Insbesondere setzte die Armeeführung darauf, dass Syrien keinen Konflikt an der Grenze zu Israel, wo es seit dem Entflechtungsabkommen nach dem Yom Kippur-Krieg von 1973 ruhig geblieben war, riskieren würde. Eine Fehleinschätzung, wie sich zeigen sollte, Syriens Präsident Bashar al-Assad nutzte offenkundig die Gelegenheit, von den schweren Unruhen im eigenen Land abzulenken, indem er die Grenzstreitigkeit mit Israel bewusst schüren ließ. Führende palästinensische Politiker feierten die Aufmärsche übrigens anschließend als vollen Erfolg. Ihr zeigt aller Welt, dass der Wille der Völker stärker ist als der Wille ihrer Unterdrücker, sagte etwa Mahmoud Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, in einer Fernsehansprache an die Adresse der Demonstranten gerichtet, und sein sehr eng mit ihm verbundener Berater Nabil Shad frohlockte, ich zitiere ihn, ich glaube, die Demonstrationen waren erst ein Vorgeschmack. Die Leute beziehen ihre Motivation aus den erfolgreichen Revolutionen in der arabischen Welt und ich glaube nicht, dass sie jemand stoppen kann. Zitat Ende. Diese Äußerungen, denke ich, machen noch einmal deutlich, was die Aktivitäten der palästinensischen Demonstranten von denen in Tunesien, Ägypten, Syrien oder dem Jemen maßgeblich unterscheidet. Während letztere sich gegen die Despotie im eigenen Land richten, ließen Erstgenannte die Regime im Gazastreifen und im Westjordanland nicht nur unhinterfragt, vielmehr waren sie sogar Manifestationen für deren Herrschaft. Nach wie vor ist ein erheblicher Teil der Palästinenser also offenbar der Auffassung, dass nicht etwa die Hamas und die Fatah für die Missstände in den palästinensischen Gebieten verantwortlich sind, sondern einzig und allein Israel. Die Grenzstürmung und ihre propagandistische Begleitung waren aber auch der Versuch, das Thema Palästina wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses der Weltöffentlichkeit zu rücken, nachdem die Aufstände in verschiedenen arabischen Staaten den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, wie gesagt, in den Hintergrund hatten treten lassen, sehr zum Leidwesen der Hamas, der Fatah und der Autonomiebehörde, bei denen man sich seit jeher weder vorstellen kann noch vorstellen will, dass es im Nahen Osten auch andere Probleme gibt als die Existenz eines jüdischen und das Fehlen eines souveränen palästinensischen Staates. Und der Sprung zurück ins Rampenlicht gelang, nicht zuletzt aufgrund der Ankündigung von Mahmoud Abbas, Ende September die Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen zu beantragen und einseitig, unilateral, das heißt ohne weitere Verhandlungen mit Israel und ohne die Zustimmung durch die israelische Regierung, einen Staat Palästina auszurufen. Dabei setzt Abbas auf die Zustimmung eines großen Teils der UN-Mitgliedstaaten und der Weltöffentlichkeit. Zudem hoffte er mit diesem Schritt den Druck auf Israel, wo man die Umbrüche in Nahost in Anbetracht des ungewissen Ausgangs, wie gesagt, mit bangem Blick verfolgt, erhöhen zu können. Bereits im Mai dieses Jahres hatte Abbas in einem Gastbeitrag für die amerikanische Tageszeitung New York Times unter der Überschrift »Der längst überfällige palästinensische Staat« Werbung für dieses Vorhaben betrieben und dabei nicht mit pathetischen Formulierungen gegeizt. Vor 63 Jahren wurde ein 13-jähriger palästinensischer Junge gezwungen, sein Zuhause in der galiläischen Stadt Safed zu verlassen und mit seiner Familie nach Syrien zu fliehen, begann er seinen Aufsatz. In Syrien habe dieser palästinensische Junge, wie alle ankommenden Flüchtlinge, Schutz in einem Zelt gefunden. Obwohl der Junge und seine Familie sich jahrzehntelang nichts sehnlicher wünschten, als in ihre Heimat zurückzukehren, wurde ihnen dieses grundlegendste aller Menschenrechte verweigert, fuhr Abbas fort. Die Geschichte dieses Kindes, die Geschichte so vieler Palästinenser ist, ist meine. Sie sei letztlich eine Folge der Entscheidung der UN-Generalversammlung vom November 1947 gewesen, unser Heimatland in zwei Staaten zu teilen, denn, ist wieder wörtlich, kurz darauf vertrieben die zionistischen Truppen die palästinensischen Araber, um eine jüdische Mehrheit im künftigen Staat Israel herzustellen, woraufhin die arabischen Armeen intervenierten. Doch nun gäbe es für das palästinensische Volk einen Anlass zur Hoffnung, denn im September werde bei den Vereinten Nationen die internationale Anerkennung des Staates Palästina beantragt werden. Dieser Beitrag in der New York Times machte nicht nur Abbas Prioritäten und Ziele noch einmal deutlich, sondern auch das damit verbundene Geschichtsbild, in dem die Palästinenser ausschließlich als Opfer bösartiger Mächte vorkommen. Das gesamte israelische Staatsgründungsprojekt wird demnach als Unterfangen betrachtet, das von vornherein auf die Vertreibung der palästinensischen Araber von ihrer Scholle gezielt und die arabischen Armeen gewissermaßen zur Notwehr gezwungen habe. Kein Wort verlor Abbas zur Kollaboration des Großmuftis von Jerusalem mit den Nationalsozialisten, kein Wort zu den Aktivitäten arabischer Terrorgruppen, kein Wort zu den Hunderttausenden Juden, die aus arabischen Staaten vertrieben wurden, ohne jemals ein Recht auf Rückkehr einzufordern, kein Wort zu den arabischen Bruderstaaten, die die Palästinenser seit jeher nur als Manövriermasse in ihrem Krieg gegen Israel betrachten und ihnen die Integration sowie zahllose Bürgerrechte verweigern. Und erst recht kein Wort verlor er dazu, dass die palästinensische Führung und mit ihr fast alle arabischen Staaten bis heute nicht bereit ist, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen. Bezeichnend ist überdies, dass Mahmoud Abbas auch bei seinen Ausführungen zu seiner persönlichen Geschichte etwas Wesentliches unterschlug. Etwas, das er im Juli 2009 gegenüber dem Fernsehsender Al-Palestinia TV noch freimütig eingeräumt hatte. Ich zitiere ihn: Die Leute hatten einen Grund zum Abhauen, denn sie fürchteten die Vergeltung der Zionisten, insbesondere in Safed, wo Abbas lebte, wegen der Geschehnisse während des dortigen Aufstands im Jahr 1929. Zitat Ende. Was der Präsident der Autonomiebehörde hier als Aufstand verharmloste, war allerdings nicht weniger als ein antijüdisches Pogrom, bei dem Ende August des besagten Jahres 18 in Safed lebende Juden ermordet und mehrere Dutzend verletzt wurden. Zudem wurden etwa 200 jüdische Wohnhäuser niedergebrannt. Wer dann später das Weite gesucht hat, um nicht für diese Taten doch noch irgendwann zur Rechenschaft gezogen zu werden, sollte zumindest nicht ernsthaft behaupten, zur Flucht gezwungen worden zu sein. Darüber hinaus ist es bemerkenswert, was Abbas sich von der einseitigen Ausrufung eines palästinensischen Staates in erster Linie verspricht. Ich zitiere ihn nochmals: Die Anerkennung Palästinas durch die UNO würde den Weg für eine Internationalisierung des Konflikts bereiten, nicht nur in politischer, sondern auch in rechtlicher Hinsicht, schrieb er in der New York Times weiter. Außerdem bekämen wir so die Möglichkeit, Israel vor den Vereinten Nationen, vor für die Menschenrechte zuständigen Instanzen und vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu verklagen. Es geht Abbas also offensichtlich weniger um die vermeintlichen oder tatsächlichen Vorzüge der Eigenstaatlichkeit für die palästinensische Bevölkerung, sondern vor allem darum, Israel so nachhaltig wie möglich zu schaden. Das heißt, es soll mit diplomatischen Mitteln fortgesetzt werden, was für die Palästinenser militärisch bislang nicht zu erreichen war, nämlich eine Zermürbung des jüdischen Staates im Verbund mit einer Dämonisierung und Delegitimierung Israels. Die Bevölkerung in den Autonomiegebieten scheint diesen Kurs übrigens mitzutragen, wie eine repräsentative Umfrage zeigt, die das renommierte Forschungsinstitut Greenberg, Kindle und Rosner unlängst in Kooperation mit dem in der Westbank ansässigen Palestinian Center for Public Opinion durchgeführt hat. Demnach lehnen 61% der Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen, 61% der Palästinenser eine Zwei-Staaten-Lösung rundweg ab. Gar 66% sind der Ansicht, dass das eigentliche Ziel der Palästinenser sein müsse, mit einer Zwei-Staaten-Lösung zu beginnen, dann aber dazu überzugehen, einen einzigen ausschließlich palästinensischen Staat zu schaffen. 62% befürworten es, israelische Soldaten zu entführen und als Geiseln zu nehmen. 72% glauben, dass es keine mehrtausendjährige jüdische Geschichte in Jerusalem gibt. 73%, also fast drei Viertel, stimmen einem auch in der Charta der Hamas zu findenden Hadith, also einer islamischen Überlieferung, zu, in dem es heißt, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten, bevor sich nicht die Juden hinter Felsen und Bäumen verstecken, welche ausrufen, rufen, O Muslim, da ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. Gar 80% schließen sich einem weiteren Auszug aus der Charta der Hamas an, demzufolge es der Bataillone aus der arabischen und islamischen Welt bedarf, um die Juden zu besiegen. Diese Ergebnisse, so meine ich, machen deutlich, dass die Mehrheit der Palästinenser noch immer ziemlich weit davon entfernt ist, die Israelis als Nachbarn und Israel als jüdischen Staat zu akzeptieren. Dementsprechend referierte Mahmoud Abbas in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am 23. September, nachdem er dem UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon seinen Antrag auf Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen übergeben hatte, dann auch vor allem die gewohnten Anklagen gegenüber Israel, hielt an Maximalpositionen wie dem sogenannten Rückkehrrecht der Flüchtlinge fest, bezeichnete getötete Terroristen als Märtyrer und forderte die Freilassung aller in israelischen Gefängnissen einsitzenden palästinensischen Häftlinge. Gleichwohl, oder vielleicht auch genau deshalb, wurde er in den meisten deutschen Medien teilweise begeistert gefeiert. Von einem denkwürdigen Auftritt schrieb beispielsweise die Frankfurter Rundschau, von einem klugen Schritt, der Handlungsdruck auf Israel erzeugt habe, die Süddeutsche Zeitung. Auf Spiegel Online geriet Ulrike Putz derart ins Schwärmen, dass ihr Beitrag wie eine Bewerbung auf das Amt der Pressesprecherin des Palästinenserpräsidenten klang. Abbas, so urteilte sie, habe sich, Zitat, glaubwürdig als ehrlicher Makler einer gerechten Sache darzustellen gewusst und das Rededuell mit dem Betonkopf Benjamin Netanyahu klar für sich entschieden. Dabei hatte der israelische Premierminister vor der UNO lediglich, wie ich meine sehr zu Recht, an ein paar elementare Dinge erinnert. An Abbas gerichtet führte er aus, ich zitiere, Sie sagen, dass das Kernproblem die Siedlungen sind. Doch unsere Probleme reichen viel länger zurück, lange bevor der erste Siedler sich in Judäa und Samaria niedergelassen hat. Oder was meinen Sie mit Besetzung von palästinensischem Land seit 63 Jahren? Meinen Sie Tel Aviv, Haifa, Beersheba? Die Palästinenser, riet Netanyahu, sollten erst Frieden mit Israel schließen, dann ihren Staat gründen. Anschließend werde Israel, so Netanyahu wörtlich, nicht das letzte Land sein, das einen palästinensischen Staat anerkennt. Wir werden die Ersten sein. Und auch die Mitglieder der UN-Generalversammlung wurden ins Gebet genommen. Zitat, als Ahmadinejad gestern hier behauptete, dass die Anschläge vom 11. September eine amerikanische Verschwörung waren, haben einige von ihnen den Raum verlassen. Sie hätten aber alle den Raum verlassen müssen. Seit dem 11. September hat der militante Islam unzählige unschuldige Leben gefordert. Die größte Gefahr besteht, wenn sich diese Fanatiker mit nuklearen Waffen rüsten Und das ist genau das, was der Iran versucht. Können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn dieser Mann, der hier gestern gehetzt hat, über nukleare Waffen verfügt? Wenn der Iran nicht gestoppt wird, dann sind wir alle bedroht und aus dem arabischen Frühling wird dann schnell ein iranischer Winter. Wie der palästinensische Antrag auf eine UN-Vollmitgliedschaft letztlich beschieden werden wird, steht noch nicht fest. Zu erwarten sind, sollte er aufrechterhalten und nicht doch noch zugunsten von Verhandlungen mit Israel zurückgezogen werden, das ist ja die Forderung des Nahostquartetts, zu erwarten sind eine Mehrheit für ihn in der Vollversammlung und das Veto der USA im Sicherheitsrat. In der arabisch-islamischen Welt befürwortet erwartungsgemäß eine deutliche Mehrheit das palästinensische Vorhaben, dennoch regt sich auch ein nicht zu überhörender Widerspruch. Der Iran beispielsweise lehnt den UN-Antrag ab, weil er in ihm ein Verzicht der Palästinenser auf die Befreiung ganz Palästinas erkennt. Ähnlich denkt die Hamas, die eine Anerkennung Palästinas in den Grenzen von 1947 fordert. Andernfalls akzeptiere man faktisch das Existenzrecht Israels. Die Distanz zur Fatah, die hier, also in der Stellungnahme der Hamas, deutlich zu werden scheint, ist allerdings vorrangig eine, die taktische Fragen betrifft und im Grunde genommen weniger eine inhaltliche. Denn bei der Fatah gibt es genügend Verantwortliche, die in einer mit UN-Weihen versehenen Ausrufung des Staates Palästina vor allem einen Etappensieg gegen Israel auf dem Weg zu dessen Beseitigung sehen. Im Ziel ist man sich mit der Hamas also einig, nur der Weg ist umstritten. Die Fatah setzt auf eine Zermürbung des jüdischen Staates, wie schon gesagt, den sie als solchen nicht anerkennt und dessen demografische Zusammensetzung sie über die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge nach Israel dahingehend ändern will, dass Juden in ihm schließlich nur noch eine Minderheit sind. Folgerichtig machten mehrere Fatah-Funktionäre nach Abbas' UN-Rede deutlich, dass beispielsweise die im Libanon lebenden Flüchtlinge keinen Anspruch auf die palästinensische Staatsgründung hätten, auf die palästinensische Staatsbürgerschaft hätten, weil sie eines Tages ja nach Israel zurückkehren sollten. Die Hamas wiederum hat nie einen Hehl daraus gemacht, an ihrem Ziel einer Vernichtung Israels mit militärischen Mitteln unverrückbar festzuhalten. Einen palästinensischen Frühling gab es also nicht. Weder die Hamas noch die Fatah müssen sich nennenswerte Sorgen um ihre Pfründen machen. Der Sturm palästinensischer Flüchtlinge auf die Grenze des jüdischen Staates, dessen äußere Form den Protesten in Ägypten entlehnt war, wurde gar zum Propagandakuh. Mit dem Auftritt vor der UNO katapultierten sich die Palästinenser schließlich zurück in den Fokus einer Öffentlichkeit, die sich zwischenzeitlich ausnahmsweise mehr für die Geschehnisse in Ägypten, Libyen und Syrien interessiert hatte, als für den Gazastreifen und die Westbank. Und nicht zuletzt hierzulande sind nicht wenige Beobachter offenkundig froh, die überraschend bis verwirrend scheinenden Frontlinien des arabischen Frühlings vernachlässigen und ihre Aufmerksamkeit endlich wieder voll und ganz dem jüdischen Staat widmen zu können. Zuletzt stand diesbezüglich die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit im Tausch gegen mehr als 1000, jetzt waren genau 1027, in Israel einsetzende Terroristen im Mittelpunkt. Und sowohl die mediale Berichterstattung dazu als auch die Äußerungen von Seiten deutscher Politiker geben einiges darüber preis, wie der jüdische Staat in Deutschland gesehen wird. Bereits der durchweg verwendete Begriff Gefangenenaustausch ist nachgerade verräterisch. Denn Gilad Shalit war mitnichten ein Gefangener, sondern eine Geisel, die im Juni 2006 von islamistischen Terroristen mit dem Ziel entführt worden war, den jüdischen Staat zu erpressen. Dass Israel sich letztlich auf diese Erpressung eingelassen hat, liegt maßgeblich daran, dass es keinen seiner Bürger, ob mit Uniform oder ohne, im Feindesland zurücklässt und sei der Preis auch noch so hoch. Bei den in Israel Inhaftierten wiederum, die nun auf freien Fuß gesetzt wurden, handelt es sich um nichts anderes als antisemitische Verbrecher, von denen nicht wenige wegen Mordes zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilt worden waren. Wer angesichts dessen trotzdem den Terminus Gefangenenaustausch verwendet, handelt nicht einfach nur gedankenlos, sondern betreibt eine, wie ich meine, infame, äquidistante Gleichsetzung zwischen einem demokratischen Staat und seiner Armee auf der einen Seite und einer islamistischen Judenmörderbande samt ihren Terrorschergen auf der anderen, eine Gleichsetzung, die faktisch eine Parteinahme für die Letztgenannten, also für die Feinde Israels ist. Dennoch, oder sollte ich besser sagen, gerade deshalb, benutzen so gut wie alle deutschen Medien diese Vokabel. Für zwei besondere Tiefpunkte sorgte in diesem Zusammenhang einmal mehr die Süddeutsche Zeitung. Zunächst schrieb sie in einem Kommentar unter der Überschrift Gefangenen in Nahost, ich zitiere, mein Gefangener, deine Gefangenen, das Schicksal des Soldaten Gilad Shalit steht ebenso wie die Geschichte der palästinensischen Häftlinge für die hoffnungslos verstrickte Situation im Nahen Osten. Doch die Aufrechnerei hilft Israelis und Palästinenser nicht weiter. Wichtig ist nun, dass für beide Seiten klare Verhältnisse hergestellt werden. Israelis und Palästinenser können sich aus ihrer wechselseitigen Gefangenschaft nur befreien, wenn sie ihren Konflikt mit Hilfe einer Zwei-Staaten-Lösung beilegen. Zitat Ende. Einen Tag später durfte dann Fuad Hamdan, ein palästinensischer NGO-Aktivist aus München, in dieser Zeitung sogar die Ein-Staaten-Lösung vorschlagen, das sogenannte Rückkehrrecht für die sogenannten Flüchtlinge eingeschlossen, was, wie bereits angedeutet, nichts anderes bedeuten würde, als Juden in ihrem Staat zu einer Minderheit zu machen. Welche Konsequenzen das hätte, lässt sich unschwer vorhersagen. Israel wäre dann eben kein jüdischer Staat mehr und die Juden würden ihr weltweit einziges Refugium vor dem Antisemitismus verlieren. Doch nicht nur die Medien, sondern auch führende deutsche Politiker bevorzugten den vollkommen falschen Begriff Gefangenenaustausch für das, was sich am Dienstag vergangener Woche in Ägypten abspielte. Und so mancher legte sogar noch eine Schippe drauf. Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle beispielsweise sagte, ich zitiere ihn, die Freilassung von Gilad Shalit und der Gefangenenaustausch müssen jetzt als Chance genutzt werden, um neue Bewegung in den Nahostfriedensprozess zu bringen. Ich appelliere an beide Seiten, alles zu unterlassen, was die Wiederaufnahme von direkten Gesprächen oder den Erfolg von Friedensverhandlungen gefährden könnte. Zitat Ende. Und Ruprecht Polenz von der CDU, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, ergänzte, auf seiner Facebook-Seite übrigens, zitiere ihn wörtlich, übrigens, ohne mit der Hamas direkt oder indirekt zu sprechen, hätte Israel den heutigen Erfolg nicht erreicht. Zitat Ende. Mit anderen Worten, die kriminelle Freipressung von antisemitischen Mördern soll allen Ernstes so etwas wie ein Hoffnungsschimmer sein und den Nahen Osten dem Frieden näher bringen. Dass der Shalit-Deal der Hamas ausdrücklich als Bestätigung dafür dient, dass nur der rücksichtslose Krieg gegen die israelische Zivilbevölkerung wie auch die Verschleppung israelischer Soldaten ihrem Ziel zum Erfolg verhelfen können, das schert Westerwelle und Polenz offenbar nicht weiter. Und um es deutlich zu sagen, solche Äußerungen sind durchaus keine Ausnahme, sondern weitaus eher die Regel. Mag auch die Bundeskanzlerin in Sonntagsreden betonen, das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels sei ein Teil der deutschen Staatsräson, wenn es darauf ankommt, dass der Rechtsnachfolgestaat des Dritten Reiches den nicht zuletzt infolge der Shoah gegründeten jüdischen Staat regelmäßig im Stich. Ich kann an dieser Stelle nur andeuten, dass Deutschland weiterhin der wichtigste europäische Handelspartner des Iran ist, dessen Regime bekanntlich ein Atomprogramm verfolgt, dessen Ziel es ist, Israel zu vernichten. Ich kann ja auch nur andeuten, dass Deutschland auch mit anderen israelfeindlichen Autokratien seit Jahren beste wirtschaftliche Beziehungen unterhält. Näher eingehen möchte ich hingegen auf die direkte politische Ebene und auch auf ihr zeigt sich, dass die vermeintliche Solidarität mit Israel kaum mehr ist als eine Worthülse. Wenn es dafür noch eines Beweises bedurft hätte, dann hat ihn der Deutsche Bundestag im Juli 2010 erbracht, einen Monat nachdem israelische Spezialeinheiten die von Islamisten und europäischen Friedensfreunden getragene Free-Gaza-Flottille in den Gewässern vor der Küste des Gazastreifens gestoppt hatte. Dem Parlament wurde daraufhin ein von der SPD und den Grünen initiierter interfraktioneller Antrag zur Entschließung vorgelegt, dessen Titel lautete Ereignisse um die Gaza-Flottille aufklären, Lage der Menschen in Gaza verbessern, Nahostfriedensprozess unterstützen. Was in den Jargon bester Absichten gekleidet war, ist nicht weniger als ein Dokument staatsoffizieller Dämonisierung und Delegitimierung Israels. In ihm wurden die sofortige und bedingungslose Aufhebung der Blockade des Gazastreifens sowie eine internationale Untersuchung der Vorfälle vor der Küste des Gazastreifens gefordert. In belehrendem Ton heißt es dort zudem, ich zitiere, die Blockade Gazas ist kontraproduktiv und dient den politischen und Sicherheitsinteressen Israels letztlich nicht, was man in Berlin offensichtlich besser weiß als in Jerusalem. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Während der Debatte im Bundestag betonten alle Redner, von CDU bis Linkspartei, von Philipp Missfelder bis Wolfgang Gerke, wie glücklich sie über diesen Konsens seien. Man kann diesen Beschluss nur als dreisten Eingriff in die Souveränität des Staates Israel bezeichnen Großbritannien hat unlängst die Aufarbeitung seines Bloody Sunday abgeschlossen. Der Bundestag selbst unterhält einen Untersuchungsausschuss zur Bombardierung in Kunduz. Aber Israel soll seine Angelegenheiten gefälligst und vermeintlich übergeordneten Instanzen durchleuchten und regeln lassen. Auch die Forderung nach einer vollständigen Aufhebung der Gaza-Blockade ist zutiefst vermessen, zumal vor dem Hintergrund, dass es die UNIFIL-Mission unter Beteiligung der deutschen Bundeswehr bekanntlich nicht vermocht hat, die Hisbollah an der Wiederaufstockung ihres Raketenarsenals zu hindern. Außerdem läuft dieses Verlangen in der Konsequenz darauf hinaus, dass Israel sich den islamistischen Mördern waffen- und tatenlos ausliefern soll. Judenmörder mögen in Würde leben, Juden hingegen nicht einmal leben. Das ist es, was der Bundestagsbeschluss in letzter Konsequenz bedeutet. Keiner der Abgeordneten versteht sich als Antisemit. Doch der Beschluss ist ein Dokument des Konsens und gemeinsinnstiftenden neuen Antisemitismus ohne Gegenstimme beschlossen im Deutschen Bundestag. Und in der Bevölkerung sieht es nicht nur nicht besser aus, sondern eher noch schlimmer, wie ein paar Zahlen verdeutlichen mögen. Eine Umfrage der EU-Kommission aus dem Jahr 2003 ergab, dass 65% der Deutschen Israel für die größte Gefahr für den Weltfrieden halten. Ein Jahr später meinten 51,2%, mehr als die Hälfte also, in einer Erhebung, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Gar 68,3%, also mehr als zwei Drittel, waren der Meinung, Israel führe einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Und im Sommer 2007 fand die BBC heraus, dass sich 77% der Deutschen, also mehr als drei Viertel, eindeutig negativ gegenüber Israel positionieren. Auf ähnliche hohe Werte kamen übrigens nur noch die Befragten im Libanon und in Ägypten. Die Botschaft einer satten Mehrheit der Deutschen gegenüber den Israelis ist eindeutig und sie lautet: Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, während die Opfer respektive deren Kinder, die es doch aus eigener leidvoller Erfahrung besser wissen müssten, jetzt oftmals unsere Methoden anwenden. Eine solche Sichtweise geht zunächst einmal davon aus, dass Auschwitz, Majdanek, Treblinka so etwas wie Besserungsanstalten gewesen sein müssen, deren Schüler jedoch im Unterricht leider nicht besonders gut aufgepasst haben. Dass die Konsequenz der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen jedoch eine ganz andere war, nämlich die den drei Jahre nach Auschwitz gegründeten jüdischen Staat notfalls auch bewaffnet gegen den Vernichtungsdrang der Antisemiten zu verteidigen, das wollen etliche Deutsche einfach nicht akzeptieren. Mit seinen Feinden müssen wir doch reden, verhandeln und Kompromisse schließen, empfehlen sie, denn sonst werde immer nur neuer Hass geschürt und letztlich verewigt. Dabei könnten die sogenannten Israel-Kritiker, wie gesagt, bitte in Anführungszeichen denken, dabei könnten die Israel-Kritiker, die ja partout keine Antisemiten sein wollen, es besser wissen, aber sie wollen es nicht. Sie könnten wissen, wozu Verhandlungen mit einem zu allem entschlossenen antisemitischen Feind führen, denn München 38 hat es gezeigt. Die Nazis und ihre breite Gefolgschaft haben anschließend bekanntlich einen vernichtenden Krieg geführt und sie sind nicht durch Gespräche oder Kerzen gestoppt worden, sondern durch den massiven Einsatz des alliierten Militärs. Das hat den Hass vieler Deutscher gegen Juden, Amerikaner und Russen zwar keineswegs zum Verschwinden gebracht, aber es hat ihn einigermaßen unschädlich gemacht. Das mit den Lehren aus der Geschichte hat für die deutschen Israel-Kritiker aber noch eine weitere Bewandtnis. Wenn die Juden die neuen Nazis sind und die Palästinenser die neuen Juden, also sozusagen die Opfer der Opfer, wie es gelegentlich heißt, dann war Auschwitz letztlich doch nur ein Betriebsunfall und jedenfalls nicht präzedenzlos. Das ist dann auch der Grund dafür, dass die Deutschen heute gar nicht genug über ihre Vergangenheit reden können. Schließlich ist dieses Reden, das sie Bewältigung nennen, und ist die Trauer um die toten Juden nachgerade die Voraussetzung dafür, um desto härter mit jenen Lebenden ins Gericht gehen zu können, die Israel mit Worten und Taten verteidigen. Auf diese Weise lässt sich die deutsche Geschichte weitaus eleganter und effektiver entsorgen als durch die jahrzehntelang erhobene Forderung nach einem Schlussstrich. Und so mutiert übrigens auch das Holocaust-Mahnmal in Berlin sozusagen zur steingewordenen Berechtigung, mit den Juden mal ordentlich Tacheles zu reden. Man ist hierzulande stolz auf das größte Gedenkmonument der Welt, das es ohne den größten Massenmord der Geschichte ja gar nicht gäbe, und verweist stets darauf, wann immer jemand den Verdacht äußert, die Deutschen könnten sich in Wahrheit doch gar nicht geändert, sondern ihre Ressentiments bloß modernisiert haben. Dahingehend nämlich, dass sie sich inzwischen weniger gegen konkrete Juden richten, sondern gegen Israel als den Juden unter den Staaten, wie es der Historiker Leon Poliakow einst formulierte.

Das antijüdische Ressentiment entspringt den reinsten menschlichen Bedürfnissen. Es kommt aus der Friedenssehnsucht. Es ist daher absolut unschuldig. Es ist so universell wie moralisch. Dieser moralische Antisemitismus beschließt die deutsche Wiedergutwerdung insofern, als sich durch ihn die Vollendung der Inhumanität ankündigt, die Banalität des Guten. Zitat Ende. Und der Publizist Hendrik Broder sagte Mitte Juni 2008 vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages, als dort über den Kampf gegen den Antisemitismus verhandelt wurde, und mit diesem Zitat möchte ich schließen, zitiere also Hendrik M. Broder: Der moderne Antisemit findet den ordinären Antisemitismus schrecklich, bekennt sich aber ganz unbefangen zum Antizionismus, dankbar für die Möglichkeit, seine Ressentiments in einer politisch korrekten Form auszuleben. Denn auch der Antizionismus ist ein Ressentiment wie der klassische Antisemitismus. Der Antizionist hat die gleiche Einstellung zu Israel wie der Antisemit zum Juden. Er stört sich nicht daran, was Israel macht oder unterlässt, sondern daran, dass es Israel gibt. Deswegen beteiligt er sich so leidenschaftlich an Debatten über eine Lösung der Palästina-Frage, die für Israel eine Endlösung bedeuten könnte. Antisemitismus und Antizionismus sind zwei Seiten derselben Münze. Weil der Antisemit davon überzeugt, dass nicht er, also der Antisemit, sondern der Jude am Antisemitismus schuld ist, so ist der Antizionist heute davon überzeugt, dass Israel nicht nur für die Leiden der Palästinenser, sondern auch dafür verantwortlich ist, was es selbst erleiden muss. Der moderne Antisemit verehrt Juden, die seit 60 Jahren tot sind, nimmt es aber lebenden Juden übel, wenn sie sich zur Wehr setzen. Der Antisemit nimmt dem Juden prinzipiell alles übel, auch das Gegenteil. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, wir können ja vielleicht gleich in die Diskussion einsteigen. Also, genau. Ja, wir haben noch, ich komme auf die Uhr. Wann ist es? 20 Uhr. Wir haben jetzt quasi noch eine halbe Stunde zum Diskutieren. Also kannst du ja vielleicht die Moderation übernehmen. Ich versuche das im Griff zu behalten, ja. Also deine Worte hinten raus waren natürlich drastisch. Was mich daran jetzt stutzig gemacht hat, durch diesen sehr, du hast ja ziemlich viele Leute jetzt in die antisemitische Ecke mit aufgenommen. Ist das nicht auch eine gewisse Gefahr, wenn man jetzt so viele Leute als Antisemiten erklärt, dass man dann nicht den eigenen Fokus auf die echten Antisemiten auch verliert und vor allem auch das Interesse der Bevölkerung daran abschwächt? Ich frage erstmal zurück, was sind denn die eigentlichen Antisemiten? Ja, Leute, die offensichtlich wirklich was gegen Juden haben, ja? Oder, ja. Also vielleicht zwei Dinge dazu. Ich meine, wenn du jetzt die politische Äußerung im Bundestag, das war für dich schon Antisemitismus. Ich unangebracht den Begriff so, also der ja doch eine starke emotionale Bedeutung auch hat, so weit zu fassen, dass man quasi den Bundestag dann als antisemitisch darstellt. Weiß ich nicht, also finde ich problematisch. Weiß ich nicht, wo machst du denn den Unterschied? Also ich meine, normalerweise dürfte es da keine Abgrenzung geben, also ob man ein starker oder schwacher Antisemit ist. Also ich finde das schwierig, mit derselben Begrifflichkeit arbeitet. Wie gesagt, keiner der Abgeordneten würde sich als Antisemit verstehen, natürlich nicht. Das ist natürlich nicht en vogue, aber vielleicht mehrere Punkte dazu. Also zum einen ging es mir darum zu zeigen, wie sich der Antisemitismus im Laufe der Zeit gewandelt hat. Natürlich ist es heute nicht mehr so, wird nicht mehr offen darüber gesprochen. Also es werden keine, sagen wir, phänotypischen Merkmale mehr angeführt, dass Juden Hakennasen haben oder sowas. Das tun auch irgendwelche Neonazis, aber das ist nicht das zentrale Problem an der ganzen Angelegenheit. Das Problem ist, dass moderner Antisemitismus sich eben in Form dieser Israel-Kritik äußert, und das hat Konsequenzen. Es geht auch nicht darum, dass, die Behauptung würde ich auch nicht aufstellen, es wird nicht so sein, dass Abgeordnete des Bundestags beschließen, Konzentrationslager zu bauen und darin Juden einzusperren, klar. Das finde ich gerade nicht, denn insbesondere wenn, also gerade die weite Verbreitung dieses Begriffs Israel-Kritik, meistens in Form der Frage, man wird ja wohl noch Israel kritisieren dürfen, wo keine Kritik, sondern eindeutig ein Ressentiment am Start ist, weist ja in die Richtung, dass das Ganze sozusagen verharmlost wird. Man tut ja so, als ob man ja nur eine bestimmte Regierungspolitik kritisiert, es geht aber wesentlich weiter. Und das ist genau das, was den Kern dieses neuen Antisemitismus ausmacht. Ich wollte das trotzdem den Gedanken ganz kurz noch zu Ende führen, den ich eben aufgegriffen hatte, weil man ja als nächstes fragen könnte, und das könnte ja auch Ihre Frage sein, was ist dann die Konsequenz denn daraus? Wie gesagt, es wird nicht so sein, dass dass in Deutschland der Bundestag beschlösse, wieder Konzentrationslager zu bauen. Ganz gewiss nicht, ganz gewiss nicht. Die Gefahr darin liegt in einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene. Nämlich zum einen, habe ich leider nur andeutungsweise machen können, die deutsche Iran-Politik sorgt natürlich dafür, dass gerade dieses Atomprogramm völlig, zumindest deutscherseits völlig ungehindert vonstatten gehen kann, was natürlich eine existenzielle Bedrohung Israels ist. Das ist das eine. Ich komme gleich nochmal dazu, worin sozusagen der Konnex dann zum Antisemitismus besteht, der heute dann vielleicht also auf der Ebene der etablierten Politik in Form unterlassener Hilfeleistung auftritt. Jetzt können Sie argumentieren, da werden doch auch Panzer geliefert, das stimmt, aber die werden auch nicht ausreichen, um eine iranische Atombombe zu verhindern, beispielsweise. Also gerade diese Untätigkeit oder teilweise sogar Zusammenarbeit mit in Form guter wirtschaftlicher Beziehung mit dem Iran beispielsweise, mit Israels Feinden, ist eine existenzielle Gefahr. Das zu den unmittelbaren Konsequenzen. Aber jetzt nochmal zu dem Begriff an sich. Wenn man sieht, also wie gesagt, der Begriff modifiziert sich, denn es ist vollkommen klar, nach Auschwitz stellt sich natürlich keiner mehr hin und vertritt einen, oder kaum jemand hin, und vertritt einen Antisemitismus, wie es ihn vor 45 gegeben hat. Das ist völlig klar. Nach 45 hat es viele verschiedene, sagen wir, Varianten des Antisemitismus gegeben, insbesondere der sekundäre Antisemitismus, kurz gesagt der Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz, Stichwort, also dieser Schuldabwehr-Antisemitismus, der dann dazu führt, dass man Juden aber weiterhin für rachsüchtig hält, weil sie ja Reparationszahlung oder Wiedergutmachung fordern, indem man sie immer wieder mit den Nationalsozialisten gleichsetzt. Die Beispiele hatte ich ja genannt und die sind auch, haben ja eine relativ starke Verbreitung. Also wenn es zum Beispiel heißt, sie führen einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser, der Begriff Vernichtungskrieg, da ist ein hoher Maßstab gesetzt worden. Und wenn er auf eins nicht zutrifft, dann sicherlich auf die militärischen Maßnahmen Israels gegenüber den Palästinensern. Also sozusagen die Schuldumkehrung, die Relativierung, die de facto Relativierung von Auschwitz dadurch. Das sind alles Punkte, die kennzeichnen diesen neuen Antisemitismus, der eben nicht mehr in Form dieses Radau-Antisemitismus wie vor 45 daherkommt und auch nicht in industrieller Vernichtung, sondern andere Formen annimmt. Aber die Kontinuität darin, die auch immer wieder aufscheint, eben in dieser Behauptung, die Israelis sind die größten Menschenrechtsverletzer, die Israelis sind zu allen Schandtaten bereit, es ist ihr egal, was sie tun können, sie sind immer schuld. Es scheinen ganz viele Motive darin auf, auch das, wenn man sich Karikaturen anguckt, durchaus nicht nur in der arabischen, sondern auch in der westlichen Welt. Wir hatten vorhin schon mit den Veranstaltern schon darüber gesprochen, wie dann auf dieser sogenannten Kölner Klagemauer, also so eine Papptafelausstellung, da wird dann ein Israeli ohne Kopf gezeigt, also sozusagen vom Hals abwärts, der ein palästinensisches Kind zerstückelt, daneben steht ein Glas Blut, also da scheinen die Ritualmordlegenden auf und so weiter und so fort. Also dieser neue Antisemitismus nimmt immer wieder Anleihen natürlich beim Alten, entwickelt ihn sozusagen weiter, wenn Sie wissen, was ich meine. Und deswegen möchte ich ihn auch weiterhin so nennen. Wenn Sie sagen, die eigentlichen Antisemiten werden damit sozusagen irgendwie verharmlost, oder das wird nicht mehr, der Begriff wird inflationiert. Da muss man sich ja fragen, welche Gefahr geht denn von den eigentlichen Antisemiten aus, von den Neonazis ganz sicher, aber die bestimmen natürlich nicht die deutsche Regierungspolitik und auch nicht die Politik gegenüber Israel. Die, soweit die arabische Welt betroffen ist, wo ein ziemlich fürchterlicher Antisemitismus herrscht, muss man ja auch sagen, dass gerade dem gegenüber eine gewisse Nachsicht an den Tag gelegt wird. Teilweise wird es als in kulturalistischer Absicht so als Folklore verharmlost oder eben verharmlost als Reaktion auf die Dinge, die im Nahostkonflikt bestehen, obwohl genau das exakt nicht der Punkt ist. So, und wenn ein deutscher Bundestag, der sich bekanntlich selten über irgendwas einig ist, die können über irgendwelche Verordnungen diskutieren, es wird sich leidenschaftlich gefetzt, und dann stoppt Israel eine Gaza-Flotte vor der Küste des Gazastreifens, habe übrigens vergessen zu erwähnen, dass die UNO inzwischen durchaus klar gemacht hat, eine Kommission der UNO, dass die Blockade des Gazastreifens auf dem Seeweg durchaus legitim ist, dann stellt sich der Bundestag plötzlich hin und verabschiedet einstimmig eine Resolution, mit der Israel verurteilt wird. Wie gesagt, eine Resolution, von der selbst die UNO später gesagt hat, so nicht haltbar. Und diese Einigkeit, die dort herrscht, ist doch, sollte doch zumindest stutzig machen, dahingehend, dass man sich fragt, warum denn gerade da? Ja? Von CDU bis Linkspartei, also da, wo es aktuelle Stunden gibt, und sich die CDU hinstellt und sagt zur Linkspartei, ihr seid die eigentlichen Antisemiten, ist man ihnen plötzlich dankbar, das eingebracht zu haben. Man kritisiert die Teilnahme von Linksparteiabgeordneten an der Gaza-Flotte, hat aber selbst überhaupt kein Problem damit, eine Resolution mit zu verabschieden, in dem Israel für dieses Vorgehen verurteilt wird. Von dem, wie gesagt, auch die UN auch da in dem Punkt gesagt hat, das war rechtmäßig. Es war nicht besonders schön, aber es war rechtmäßig auf jeden Fall. All das sind Faktoren, und es gibt auch noch mehr, die für mich dafür sprechen, genau diesen Begriff eben beizubehalten. Um zu dem zweiten Teil der Frage dann ganz kurz zu kommen, ob das die Bevölkerung verschreckt. Ja, das tut sie, natürlich. Es ist ja auch ein Problem, wenn ich die Zahlen nehme und weiß, dass ich mit 2/3 bis 3/4 Menschen zu tun habe, die offensichtlich nur sehr begrenzt ansprechbar sind für dieses Problem, das mal vorsichtig zu formulieren. Dann bleibt mir aber sozusagen, wenn ich der Überzeugung bin, dass das so richtig ist, nur das Mittel der Kritik. Und da geht es nicht in erster Linie darum, Werbung zu machen dafür, sondern es geht darum, diese Kritik zu äußern. Und Kritik muss immer ätzend sein. Also da irgendwie konstruktiv vorzugehen, lehne ich persönlich auch ab. Ich habe kein Problem damit, Leuten geduldig zu erklären, auch auf der Ebene von Fakten, dass das, was sie über Israel behaupten, einfach vielfach falsch ist. Ich hatte an anderer Stelle nicht hier meinen Vortrag gemacht, wo es gerade um diese Wasserproblematik ging und wo relativ eindeutig nachzuweisen ist, dass der Vorwurf, Israel klaut den Palästinensern das Wasser, nicht haltbar ist. Ich habe kein Problem, diese Form von Aufklärung zu betreiben und zu sagen, es ist falsch, das von Israel zu denken. Aber die Beweggründe, warum das überhaupt passiert, und die resultieren ja nicht aus irgendeinem humanistischen Verständnis, aus Sorge sozusagen, sondern aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Motivlage heraus. Da bin ich schon dafür, die deutlich zu benennen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob das in irgendeiner Weise verschreckend sein könnte. Und um es noch biografisch an mir selbst festzumachen, ich bin persönlich immer besser damit gefahren, ab und zu mal das Brett vor den Kopf gehauen zu bekommen, als mir stundenlange exegetische Ausführungen und Differenzierungen anzuhören, wobei das kein Argument gegen Differenzierung sein soll, aber dieses Ja-Aber finde ich deutlich weniger sinnvoll, als den Leuten nochmal klarzumachen, was sind eigentlich die Konsequenzen ihres Denkens. So, das ist, deswegen benutze ich den Begriff ja den Begriff Antisemitismus ja nicht inflationär, sondern versuche zu zeigen, wie weit er sich eben weiterentwickelt hat und was den modernen Antisemitismus kennzeichnet, ohne dass der Deutsche Bundestag, wie gesagt, deshalb beschließt, Konzentrationslager zu bauen. Sie haben sich ziemlich gleichzeitig gemeldet. Ich gehe einfach mal der Reihe nach. Ja. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was für Sie dann eine gerechtfertigte Israel-Kritik ausmacht oder ist der Staat Israel per se nicht kritisierbar? Ich frage mal zurück, weil ich kein Berater in dieser Hinsicht sein mag. Was gäbe es oder was hätten Sie für ein, wenn Sie das Bedürfnis haben sollten, was hätten Sie für ein Bedürfnis, das zu tun oder was glauben Sie, was eine Berechtigte wäre? Jetzt können Sie sagen, Sie haben mich gefragt, aber... Ich glaube, dass es immer so ist in Konflikten, dass es zwei Seiten gibt, die wechselseitig aufeinander reagieren. Das zeigt auch die Konfliktforschung und dass es einfach immer wieder Provokationen gibt von beiden Seiten und dass man da differenzieren muss. Und sicherlich kann ich mir vorstellen, dass auch der Staat Israel an bestimmten Stellen vielleicht irgendwie kritikwürdig ist. Und ja, das macht ja irgendwie auch eine Konfliktlösung aus, dass man sich wechselseitig sich müssen. Habt schon verstanden. Also zum einen, natürlich ist nobody perfect, ne? Darüber müssen wir nicht sprechen. Was mich dabei immer stutzig macht, das ist jetzt gar keine persönliche Bemerkung, ist, woher eigentlich das Bedürfnis kommt, angesichts von über 100 bewaffneten Konflikten in dieser Welt, sich ausgerechnet Israel auszusuchen. Gut, wo wir schon mal hier dabei sind und hier darüber reden, kann man natürlich legitimerweise fragen, jetzt geht es aber gerade um diesen Konflikt. Aber gesamtgesellschaftlich zu gesehen, muss man immer fragen, warum steht gerade dieser Konflikt so im Mittelpunkt? Das tut er ja. Also was im Sudan passiert beispielsweise, interessiert in Deutschland, glaube ich, eher weniger Menschen. Und das gilt natürlich auch für andere bewaffnete Konflikte, in Sri Lanka beispielsweise, wo es übrigens erheblich mehr Tote gegeben hat. Also das kann ja nicht offensichtlich nicht der Grund sein. Da muss man sich dann die Frage stellen, woher kommt das Bedürfnis? Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wenn ich dann zurückfrage, was gibt es denn zu kritisieren? Das haben Sie jetzt nicht getan. Sie haben gesagt... Vielleicht für den Satz kurz noch zu Ende, was denn zu kritisieren wäre, kommen halt normalerweise die Klassiker, Siedlungspolitik, zu heftige militärische Angriffe und so weiter. Aber ich kann doch einfach auf das eingehen, was Sie gesagt haben, so dieses Wechselseitige. Das ist genau diese Form von, ich nenne es Äquidistanz, also sozusagen Distanz gegenüber beiden Seiten, die da durchscheint, die mir nicht passt. Denn welche Akteure handeln denn auf den jeweiligen Seiten? Im einen Fall handelt es sich doch wirklich um einen demokratischen Staat mit den entsprechenden Armeen, auf der anderen Seite um Banden, um Rackets, um terroristische Rackets, deren Ziel es ist, den Staat Israel zu vernichten und als jüdischen Staat schon mal gleich überhaupt nicht zu akzeptieren. Während Israel keinen Hehl daraus macht, zu sagen, wir akzeptieren sehr wohl einen palästinensischen Staat, hätten aber schon ganz gerne Sicherheitsgarantien dafür und am liebsten natürlich auch die Bereitschaft zum Frieden, die auf palästinensischer Seite bei den maßgeblichen Akteuren zumindest nicht vorherrscht. Da existiert ein Ungleichgewicht, weshalb ich da auch nicht von wechselseitiger wie haben Sie es genannt, wechselseitiger Provokation sprechen möchte, sondern da ist für mich die Sympathielage ziemlich klar. Übrigens auch natürlich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und vor der absoluten existenziellen Notwendigkeit eines explizit jüdischen Staates. Es gibt massenhaft arabische Staaten, da muss ausgerechnet Israel nicht auch noch einer sein. Dass es denn nur die Notwendigkeit eines explizit jüdischen Staates gibt, sollte die Geschichte, glaube ich, deutlich gemacht haben und die Gegenwart übrigens auch. Und vor diesem Hintergrund frage ich mich, warum existiert in Deutschland, natürlich auch in anderen Ländern, aber wir sind ja gerade mal hier, eigentlich ein so starkes Bedürfnis der Israel-Kritik, wobei sich dahinter, wie gesagt, sehr selten Kritik im eigentlichen Sinne verbirgt, sondern deutlich eher das Ressentiment definiert, verbirgt. Ich kann das in aller Kürze, obwohl mich diese Formel auch nicht besonders befriedigt, aber sie ist zumindest eine kleine Handreichung dahingehend ausführen. Es gibt den sogenannten 3D-Test, den Sie möglicherweise schon mal, von dem Sie schon mal gehört haben, bedeutet, die Kritik oder also Äußerungen, die sich gegen Israel richten, sind in dem Moment keine Kritik mehr, sondern antisemitisch, wenn sie Israel entweder dämonisieren, erstes D, delegitimieren, zweites D, oder wenn Israel mit doppelten Standards, drittes D, gemessen wird, also mit Standards, also wenn an Israel ein Maßstab angelegt wird, der an keinen anderen Staat der Welt angelegt wird. Das ist zumindest mal eine grobe Formel, wo man sagen kann, würde ich das denn auch woanders so ähnlich sehen? Kümmert es mich überhaupt, wie es woanders passiert? Also das ist so eine Formel, die ich deswegen für begrenzt brauchbar halte, weil da eben nicht darin aufgehoben ist, welche Motivlage möglicherweise überhaupt dahinter stecken könnte, aber zumindest ein erster Anhaltspunkt, wo sozusagen die Kritik eindeutig in Ressentiment umschlägt. Jetzt müssten Sie nochmal auf, ich glaube, Sie waren dran. Ja. Also ich wollte mich nochmal bedanken für deinen Vortrag und ich fand diese Perspektive sozusagen, was dort in den Palästinenserkriegen jetzt für eine Struktur herrscht, doch neu. Also habe ich so jetzt noch nicht gewusst. Dennoch möchte ich dich fragen, wenn ich jetzt einfach, ich selber jetzt das sehe, ja, also irgendwie so dieses Ungleichgewicht, was jetzt auch hier zur Sprache schon mal gekommen ist, wenn ein Konflikt ist, da fliegen halt Raketen rüber und dann sterben irgendwie auf der einen Seite 3 Mann und auf der anderen Seite sterben dann irgendwie 100 Mann und da sind irgendwie Panzer und Hubschrauber am Start und was nicht alles, wenn ich das einfach bloß sehe, bin ich dann antisemitisch? Also wenn Sie das Waffenungleichgewicht sozusagen thematisieren. Wenn ich die Besatzungsmacht sehe und die Checkpoints, die 19-jährigen Soldaten, die 40-jährigen Familienvätern irgendwie sagen, sie müssen jetzt ihr Haus räumen, weil das Haus ist jetzt militärisch relevant für die nächste Operation oder so. Also das sind ja einfach ganz profane Sachen, die zwischenmenschlich die ablaufen. Macht mich das zum Antisemiten, wenn ich mich über sowas ärgere oder empöre? Ich würde Ihnen erstmal die Gegenfrage stellen, ob Ihnen bewusst ist, warum es diese Maßnahmen überhaupt gibt. Denn das ist ja für mich nicht das ist für mich nicht der unentscheidende, also nicht der unwesentlichste Punkt an der ganzen Angelegenheit. Na, zum Beispiel jemand Vergeltungsschlag nach einem Terroranschlag. Also ich meine, wir können jetzt so die ganzen einzelnen Punkte abklappern. Ich weiß nicht, ob sowas führt, aber ich greife zumindest mal 2-3 Punkte auf. Das, was da als Vergeltung gerne beschrieben wird, halte ich auch für einen extrem problematischen Begriff, weil in diesem Vergeltungsbegriff, auch wenn er sich im Grunde durchgesetzt hat, immer so ein bisschen auch dieser Begriff der Rache irgendwie durchscheint. Die haben schon einen militärischen Zweck. Also es geht nicht einfach nur, wird nicht einfach wahllos. Das können Sie schon rauskriegen, wenn Sie zum Beispiel entsprechende Zeitungen in Israel lesen. Dort gibt es übrigens gegen allen anderen Annahmen eine unabhängige Presse, zum Beispiel auch eine linke Tageszeitung wie die Haaretz, die sich von Fall zu Fall entscheidet, wie sie das Ganze sehen möchte. Diese Vergeltungsschläge bestehen ja nicht daran, dass man einfach mal blind irgendwo was abwirft, sondern dass es sehr, sehr gezielt darum geht, diese Terrorführer auszuschalten. Das ist mal der erste Punkt. Also Vergeltung klingt immer so nach, wir nehmen einfach irgendwo Rache. So einfach sinnlos Rache. Daher kommt dann immer so dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, was ja übrigens auch noch völlig falsch interpretiert wird, weil das genau dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn gerade übrigens ein Plädoyer für Verhältnismäßigkeit ist, anders als es in den deutschen Medien in der Regel ausgelegt wird. Und das sage ich als jemand, der in christlicher Ethik nicht besonders bewandert ist, weil ich überhaupt nicht gläubig bin. Punkt 2, Besatzungsmacht. Ich erinnere nochmal daran, dass es diverse Gelegenheiten in der Geschichte gab, einen palästinensischen Staat zu gründen, die Palästinenser verstreichen lassen haben. Als erstes wäre natürlich zu nennen die Situation nach dem UN-Teilungsbeschluss oder der Verabschiedung, der bekanntlich ja vorgesehen hat, 2 Staaten, einen arabischen Staat und einen jüdischen Staat. Das Ergebnis war, dass am 14. Mai 1948 Israel gegründet wurde. Einen Tag später haben 6 arabische Staaten Israel den Krieg erklärt und 5 davon haben auch gleich angegriffen. Und im Zuge dessen ist es dann übrigens überhaupt erst zu den Handlungen gekommen, die die Palästinenser dann heute als Nakba bezeichnen. Also nicht die Staatsgründung als solche war war das, was es eigentlich, was das Problem ist. Also nicht die Staatsgründung an sich hat zu Vertreibungen geführt, sondern die Tatsache, dass arabische Armeen angegriffen haben, dass Israel sich verteidigen musste. Das war die erste Gelegenheit, wo es einen Staat hätte geben können. Die anderen muss ich Ihnen vielleicht auch gar nicht aufzählen. Also es hat diverse Gelegenheiten gegeben. Und nochmal, die Palästinenser hätten den Staat längst haben können. Die letzte wirklich ganz große, dicke Chance war in Camp David im Jahr 2000, wo Ehud Barak, damals Ministerpräsident oder Premierminister Israels, einen Vorschlag vorgelegt hat, damals gegenüber Yasser Arafat, der so weitgehend war wie noch kein anderer davor. Da Friedensgespräche gibt es ja so richtig mit den Palästinensern erst seit 1993 und wie gesagt, 7 Jahre später lag dann ein Plan auf dem Tisch, der, weil Politik Diplomatie ist und Diplomatie heißt, man bekommt nie 100%, beide Seiten nicht, der weitestgehende überhaupt war. Arafat hätte ja sagen müssen, es hätte sofort einen palästinensischen Staat gegeben, aber unter seinem Regiment, aber auch unter dem von Mahmoud Abbas, war die Strategie immer in erster Linie, und das hatte ich auch zeigen wollen mit diesem Auszug aus der New York Times, immer in erster Linie die Verhinderung, also zum einen der Kampf gegen den jüdischen Staat Israel zum einen. Es gab kein wirkliches Interesse, einen palästinensischen Staat zu gründen. Sie wissen vielleicht auch, dass Arafat sich auf Englisch gerne mal anders geäußert hat als auf Arabisch. Auf Englisch gesagt hat, wir akzeptieren Kompromisse. Und auf Arabisch hat er immer gesagt, wir befreien ganz Palästina. Ne? Und wie diese Befreiung aussah, muss ich Ihnen nicht schildern. Das heißt, die Gelegenheiten sind ungenutzt geblieben, obwohl die Israelis Bereitschaft dazu bekundet haben und das auch umgesetzt hätten. Übrigens auch, es gab in der israelischen Bevölkerung immer auch eine Mehrheit dafür in den letzten Jahren. Und wenn das nicht angenommen wird, dann perpetuiert dieser Konflikt selbstverständlich so. Und dann kann man über einzelne Maßnahmen selbstverständlich immer diskutieren. Dagegen sage ich überhaupt nichts. Aber im Großen und Ganzen muss man sich ja fragen, warum reagiert Israel so? Und da sehe ich eben keine Gewaltspirale, sondern in erster Linie, und das ist für mich der Kern des Konflikts, die Weigerung, Israel als jüdischen Staat dort, wo er ist, zu akzeptieren. Würde das passieren, sähe die Welt schon wieder völlig anders aus. Wenn Sie von der Waffenungleichheit reden, noch kurz zum Abschluss, das ist sicherlich richtig. Allerdings machen Sie sich einfach nur mal den Spaß, nehmen Sie sich eine Landkarte und gucken Sie sich mal, wo Israel liegt und wie viele arabische Staaten drumherum liegen, die natürlich zahlenmäßig und eigentlich auch, was ihre, die Armeen sind definitiv schlechter ausgebildet als Israel, weil die auch nicht dauernd fürchten müssen, vernichtet zu werden. Also, dass Israel da bei Zeiten dafür gesorgt hat, die besseren Waffen zu haben, ist unter dem Aspekt, dass es sich keine Niederlage leisten kann, ohne von der Bildfläche zu verschwinden, glaube ich, verständlich. So. Und dass einzelne Maßnahmen da falsch sein können, stelle ich nicht in Abrede. Aber wie gesagt, insgesamt sehe ich da eben keine Gewaltspirale, sondern schon ein klares Verhältnis. Bitte? Ich würde vielleicht noch mal kurz unterbrechen. Also wir haben jetzt noch 10 Minuten. So. Ich bin zu lang, tut mir leid. Ich versuche jetzt auch mich kürzer zu äußern. Irgendwie Fragen sammeln oder irgendwie das anders regeln, ist noch alle die... Recht hast du, machen wir das so. Ich neige ein bisschen zum Ausschweifen, deswegen... Ja. Ach, prima, vielen Dank. Ich habe nämlich jetzt den Überblick verloren. Sie hatten gemeint, dass die Palästinenserorganisation nur den eigenen Staat möchte, damit sie dann Israel vor internationalen Gerichten verklagen kann. Und da wäre meine Frage, was ist denn daran schlimm? Denn die internationalen Gerichte entscheiden ja dann. Und wenn Israel im Recht ist, hat es ja nichts zu befürchten. Und die abschließende Frage, die Sie vielleicht am Ende beantworten können, wäre, was wäre denn Ihre Vorstellung, wie es mit den Palästinensern weitergeht? Ich bitte jetzt wir sammeln, ne? Ist, glaube ich, besser, sonst. Ich weiß jetzt nicht, wer als zweites dran war. Okay. Da gibt es ein Interview von 2009 mit Avi Primor, zwei recht lange Botschafter, Israels hier bekommt das Recht. Und das ist nach der Wahl, die Netanyahu gewonnen hat. Die Regierungsbildung war noch nicht vollendet, also es war dieses Zwischenstadium. Und Avi Primor sagt, mit Netanyahu wird es keinen Frieden geben. Im Prinzip ist alles klar, es ist alles ausverhandelt, man darf es nur noch tun. Und vielleicht wäre es mal nicht schlecht, zu so einer Veranstaltung Avi Primor, der sich ja hier in Deutschland befindet, also hauptsächlich die Frage ist, zu so einer Veranstaltung mal einzuladen und dann kriegt man vielleicht ein bisschen Beitrag. jemanden, der der Meinung ist, es ist relativ leicht, Frieden zu schaffen, wenn man nur will. Barack Obama kam auch vor, er sagt dann immer, was will Barack Obama? Das muss man dann sehen. Die Politik seit 2009, die er gemacht hat. Oder haben wir gesehen, vielleicht, oder lassen wir das hier. Wer noch mehr? Ganz unabhängig von allem anderen finde ich es aber auch schade, irgendwie die arabischen Juden, die ja eigentlich, keine Ahnung, jetzt erstmal nur die eigenen, eigentlich nur ihre eigene Freiheit zu haben, irgendwie ja jetzt gleich in die eigene Richtung zu kommen. Okay, ich. Ja. Natürlich da auch Strömungen gibt, die überhaupt nicht Arab sind, dann kriegt man die Allgemeinheitsdefizite einfach nur so vor. Ich fange einfach mal mit Ihrer Frage an, weil die für mich am kürzesten zu beantworten ist, weil ich nämlich einfach auf die Veranstaltung von übermorgen verweise und trotzdem noch kurz ein, zwei Sätze dazu anschließen will. Wollte ich gar nicht tun. Es gibt da schon Tendenzen, die ich ziemlich problematisch finde, wird der Kollege Thomas von Aussensacken, glaube ich, kaum anders sehen. Die sind aber, wie am Anfang des Vortrags gesagt, die sind nicht in erster Linie auf die Straße gegangen, weil es um den Nahostkonflikt oder um Israel ging. Ganz sicher nicht. Dass es diese Tendenzen in den Demonstrationen gab und gibt, sollte man, glaube ich, nicht in Abrede stellen. Ohne das jetzt groß aufweichen zu wollen, weise ich darauf hin, dass das auch Länder sind. Gerade in Ägypten ist unter Mubarak bei allen guten Beziehungen oder außenpolitischen Beziehungen zu Israel hat es einen ziemlich fürchterlichen Antisemitismus immer gegeben. Es wäre eher erstaunlich gewesen, wenn der sich dann nicht geäußert hätte. Und gemessen daran, was ich persönlich zumindest da erwartet hätte, ist er sogar noch geringer ausgefallen. Also das vielleicht einfach dazu. Und denen geht es, glaube ich, in erster Linie um was ganz anderes. Wie das Ganze sich dann entwickeln wird und worauf das möglicherweise hinausläuft, kann der Kollege von Aussensacken, glaube ich, besser sagen als ich. Da gibt es momentan Tendenzen. Ne, in Libyen ist gerade die Scharia eingeführt worden. Schwierige Angelegenheit. Ich glaube, das ist keine so schöne Geschichte. Es muss ja aber nicht dabei bleiben. Also das nur so als kleiner Vorgriff. Zu den anderen Fragen. Was ist schlimm daran, Sie vor der UNO oder dem Menschenrechtshof zu verklagen? Also zunächst mal frage ich mich, wenn ich einen Staat gründe, dann will ich doch irgendwie, muss es doch erstmal Gründe geben, die ich selber, da habe ich doch dann irgendwann selbst was davon. Dann sage ich irgendwo, uns bringt die nationale Unabhängigkeit in erster Linie, keine Ahnung, mehr Wohlstand, mehr Freiheit, mehr Frieden und ich weiß nicht sowas halt. Also, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat, finde ich seltsam. Sondern dass man im Gegenteil sagt, wir gründen den Staat deshalb, um anderen zu schaden. So, das völlig unabhängig davon, wie da entschieden wird. Ich möchte zu dem Strafgerichtshof oder insbesondere zur UNO nur sagen, ich greife mir mal die UNO raus. Wenn Sie wissen, wie die UNO strukturiert ist, nämlich wirklich nach dem Prinzip One Man, One Vote, ich rede jetzt von der Generalversammlung, nicht vom Sicherheitsrat, da gibt es ja Veto. Dann wissen Sie auch, dass auf dieser Welt nun mal die Autokratien, Despotien, Diktaturen den Ton angeben. Und wenn Sie sich angucken, wie viele Resolutionen in den letzten Jahrzehnten verabschiedet worden sind, werden Sie feststellen, dass Israel einen ziemlich großen Raum davon einnimmt und dass es immer wieder Verurteilungen gegeben hat. Solche Sachen sind, glaube ich, weniger eine Frage der Mehrheit, als dass man sagt, so die Mehrheit hat immer recht, das ist, glaube ich, ein problematischer Standpunkt, sondern da dominieren tatsächlich diejenigen Staaten, die halt genauso viele Stimmen auch haben wie irgendwelche Demokratien, deren Lieblingsbeschäftigung es einfach ist, Israel zu verurteilen. Ja? Und deswegen ist die Struktur der UNO problematisch und gerade bei der kann man nicht einfach sagen, wenn Israel nichts zu verbergen hat, dann wird ja auch nichts da geschehen. Das ist definitiv nicht so. Also da verfolgen die meisten Länder doch eine etwas andere Agenda. Bei der Frage, wie soll es eigentlich weitergehen, fasse ich einfach mal Ihren Einwand und Ihre Frage ein bisschen zusammen. Auch mit Blick darauf, dass, was Sie gesagt haben, Avi Prima hat gesagt, mit Netanyahu ist sozusagen kein Frieden möglich. Und wie soll es eigentlich da weitergehen? Es gibt eine Figur in dieser Politikerkaste der Palästinenser, die sich in vielerlei Hinsicht deutlich abhebt, und zwar will ich meinen positiv abhebt von den meisten anderen. Und das ist Salam Fayyad. Salam Fayyad ist der amtierende Ministerpräsident der Palästinenser, der weder der Hamas angehört noch der Fatah. Der Mann gehört der sogenannten Partei des Dritten Weges an, die hat bei den letzten Wahlen Anfang 2006 zwar nur 2,4% geholt, ist aber zunächst als Finanzminister und dann als Premierminister eingesetzt worden von Abbas. Fayyad ist überwiegend in den USA ausgebildet worden und ist das, was ich in durchaus positiver Absicht mal als einfach Technokraten bezeichnen möchte. Und positiv deshalb, weil der Mann einen Sinn fürs Machbare hat. Es ist nicht so, dass der Mann nicht auch stramme anti-israelische Reden gehalten hat. Gleichzeitig hat er aber auch zum Beispiel gesagt, Rückkehrrecht in den Staat Israel der Flüchtlinge finde ich nicht richtig. Die sollen bei uns die Staatsbürgerschaft bekommen, die sollen nach Palästina gehen und wir sollten darauf verzichten. Das ist für einen palästinensischen Politiker fast schon Hochverrat. Ne? Trotzdem ist der Mann noch im Amt. Einer, der den Sinn fürs Machbare auch darin hat, dass er, und jetzt komme ich auf die Sache mit Netanyahu, interessanterweise gerade mit der Regierung Netanyahu besonders gut kooperiert hat. Ich hatte vorhin ganz kurz mal gesagt, dass die auch Gaza Youth Breakout gefordert hat, Ende der Sicherheitszusammenarbeit mit Israel. Die ist unter Fayyad nämlich befördert worden, nämlich dahingehend, dass Fayyad sich bemüht hat, die verschiedenen palästinensischen Milizen, Rackets, aufzulösen und einheitliche palästinensische Streitkräfte zu schaffen. Er hat auf einer Konferenz gesprochen in Herzliya von hochrangigen israelischen Politikern und Militärs. Anschließend hat ihn der israelische Staatspräsident Shimon Peres als den palästinensischen Ben-Gurion bezeichnet. Das ist so ziemlich so ungefähr die höchste Adelung, die man erfahren kann. Lass mal dahingestellt sein, wie viel dran ist. Es zeigt auf jeden Fall die Wertschätzung, die da besteht. Er hat etwas gemacht, was noch kein palästinensischer Politiker vor ihm überhaupt in Angriff genommen. Er hat sowas geschaffen wie staatliche und ökonomische Strukturen. Weg von diesem Racket-System, weg von dieser Zersplitterung, weg von dieser Günstlingswirtschaft, von der Korruption, hin zu Strukturen. Er hat Krankenhäuser, Schulen, Regierungsgebäude bauen lassen. Er hat es geschafft, dass es in palästinensischen Gebieten, beziehungsweise nein, in der Westbank, dann ist es ja sozusagen sein Einflussgebiet, ein Wirtschaftswachstum von 7 bis 9% herrscht, dass die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist, dass die Handelshemmnisse abgebaut worden sind, dass zum Beispiel die Roadblocks entfernt worden sind unter der Regierung Netanyahu. Kurz, dass staatliche Strukturen geschaffen werden und das Ziel, das Netanyahu skizziert hat bei seinem Amtsantritt, war, dass er gesagt hat, wir orientieren uns an der Roadmap, erst staatliche Strukturen schaffen, erst für Sicherheit sorgen, dann Staatsgründung. Die Staatsgründung muss am Ende stehen des Prozesses und nicht am Anfang. Im Grunde macht Fayyad gar nicht mal so was anderes. Und das Problem, was momentan existiert, ist, dass nach diesem Pakt zwischen Hamas und Fatah genau diese Fortschritte in Frage stehen. Gerade weil sich da zwei, also die sich eigentlich Spinnefeind sind, zusammengeschlossen haben. Und wenn das bleibt, das ist doch das, was Netanyahu übrigens gesagt hat, wenn es bei diesem Pakt bleibt, und wenn eben einseitig ein palästinensischer Staat ausgerufen und als Vollmitglied in die UNO aufgenommen wird, wird nicht passieren. Aber wenn dem so sein sollte, dann gefährdet das genau diese Entwicklungsprozesse, die es unter Fayyad gegeben hat, in Kooperation mit der israelischen Regierung, nicht unter Olmert, nicht unter Barak, sondern ausgerechnet unter dem rechten Netanyahu. Das mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, aber da haben sich tatsächlich zwei gefunden, in gewisser Weise, die in dieser Hinsicht einen Sinn fürs Machbare haben. Insofern hat auch Netanyahu gesagt, wenn das entsprechend läuft, sind wir nicht die Letzten, die einen palästinensischen Staat akzeptieren werden, sondern eben die Ersten. Das ist nicht nur Wortgeklimper, das ist schon auch so gemeint. Auch da kann man über einzelne Maßnahmen immer diskutieren, aber gerade die Kooperation dieser beiden war nach Auskunft beider Seiten, Fayyad wie Netanyahu, sehr fruchtbar. Genau das steht jetzt durch die Initiative von Mahmoud Abbas, der es Fayyad ordentlich aus der Hand genommen hat, in Frage. So, und damit ist die Frage vielleicht so, zumindest so drei Viertel beantwortet. Es wäre einfach schön, wenn es eben weg von diesem Failed State, von diesem Racket-System gehen könnte, weg von dieser Misswirtschaft und Korruption aller Fatah, hin zu der konsequenten Umsetzung letztlich der Vorschläge, die Fayyad gemacht hat. Und das hieße dann auch, um es etwas populistisch auf die Spitze zu treiben, Free Gaza ist eine legitime Forderung, aber From Hamas sollte hinten dran stehen. Das heißt einfach ein Ende dieser islamistischen Korruptions- und Bandenwirtschaft hin zu Strukturen, mit der, glaube ich, beide Seiten besser fahren, weshalb auch übrigens die Bereitschaft im Westjordanland, sich anti-israelisch zu betätigen, deutlich gesunken ist, mit Blick darauf, dass auch dass die Leute sehen, was passiert denn da am Gazastreifen, wollen wir das wirklich oder haben wir nicht auch was von dieser gedeihlichen Zusammenarbeit, geht es uns nicht auch damit besser? Also muss immer sozusagen die sogenannte Befreiung ganz Palästinas unsere Rendite sein oder können wir nicht eigentlich auch einigermaßen gut leben, wenn wir eben in Kooperation mit den Israelis leben?